Eigentlich wird in dieser Studie dieses Vorurteil gegen die AfD gebrochen. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema, die Studie über die AfD-Tätigkeit in Landtagen. Und zwar handelt es sich um eine Studie, die von der Otto-Brenner-Stiftung veröffentlicht worden ist. Und zwar unter dem Titel Die AfD vor der Bundestagswahl 2017 – Vom Protest zur parlamentarischen Opposition. Die Videoeinleitung zu dieser Studie wurde auf diversen Medienplattformen veröffentlicht, unter anderem auf FAZ und Focus. Dieses Video, das als Einführung gedacht wird zur Studie, war uns aber jetzt nicht tiefgreifend genug, was die Thematik anbelangt. Deswegen haben wir uns ein wenig schlau gemacht und in die Studie geschaut. In der Studie geht es um die Geschichte der AfD. Analysiert wird auch ihre Aktivität in drei Landtagen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz. Ausgehend von der Tätigkeit dieser drei Parlamenten werden wir uns jetzt genauer beschäftigen mit den Schwerpunkten der Studie. Der erste Schwerpunkt der Studie, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist die Frage der Führung der Partei und die Orientierung der Partei. Nach dem Autor gibt es hier eine fragile Führungsstruktur innerhalb der AfD und es vollzog sich ein Bruch oder eine Änderung in den Schwerpunkten, die inhaltlich die AfD, auf die inhaltlich die AfD ausgerichtet war. So erwähnt er, dass unter der Führung von Luke hauptsächlich das Ökonomische eine Rolle spielte im Rahmen der Euro-Krise, während jetzt unter der Führung von Petri ein Wechsel stattfand hin zum Thema Kultur oder Kulturnation, beziehungsweise daran gekoppelt natürlich auch das Thema Migration. Der Parteigründer oder einer der Parteigründer, Bernd Lücke, hat die Partei verlassen. Seine Nachfolgerin Frauke Petri musste 2017 aus innenparteiischen Gründen auch die Führungsposition aufgeben. Jetzt hat die Partei zwei Co-Leiter, Alexander Gauland und Alice Weidel. Duo hält der Autor der Studie auch für sehr spaltig. Ja, zum einen erwähnt er, dass Weidel den direkten Bezug zur Parteibasis nicht in dem Ausmaß aufweist, wie es vielleicht für die Führungsposition, die es innehat, erforderlich macht. Zum anderen ist es so, dass Gauland auch jetzt nicht unbedingt unbestritten die Partei mitführt. Zusammengefasst, es wird jetzt nicht nur vom Autor erwähnt, dass es vielleicht auch durch die innerparteilichen Auseinandersetzungen eher schwache Führungspersönlichkeiten gibt, sondern auch, dass das Primat der Partei sich geändert hat. Zum einen war es unter Luke eher national oder ökonomisch liberal, beziehungsweise wirtschaftsliberal, während das Primat ab Frauke Petri dann eher nationalliberal geworden ist. Über Primat des Liberalen sagt die Studie das Folgende. In sozioökonomischer Hinsicht hat sich die AfD von ihren einstigen wirtschaftsliberalen Forderungen nach einem schlanken Staat verabschiedet und vertritt nun zunehmend nationalliberale Vorstellungen, denen zufolge der Staat aktiv im nationalen Interesse handeln soll. Der Begriff der sozialen Marktwirtschaft taucht beispielsweise im Bundestagswahlprogramm 2017 kaum mehr auf. Und in ostdeutschen Landesverbänden wird über die Einführung einer Volksrente diskutiert. Was der Autor ferner dann noch kritisiert, ist, dass die AfD inzwischen kein Alleinstellungsmerkmal aufweist. Die großen wahltechnischen Erfolge, die zum Einzug in vielen Länderparlamenten geführt haben, zeichneten sich dadurch aus, dass gerade im Bereich wie zum Beispiel Thema Flüchtlinge und Willkommenskultur bzw. Opposition zu bestimmten Phänomenen in den Bereichen die AfD von diesen Phänomenen die AfD besonders profitieren konnte. Inzwischen ist es aber so, nach der Auffassung des Autors der Studie, dass andere Parteien, insbesondere hier die Union, CDU, CSU, diese Thematik stärker aufgreift, um die AfD in ihrem Alleinstellungsmerkmal zu eruieren. Das heißt also, es gibt dann eine Aufnahme dieser Thematik über die Union, wie zum Beispiel im Bereich Leit oder über das Thema Leitkultur, über ein Einwanderungsgesetz, über das Thema Abschiebung bzw. Umverteilung über Flüchtlingsquotensysteme von ankommenden Einwanderern und Flüchtlingen über die gesamte Europäische Union. Damit versucht, so der Autor, die CDU, genauso in Zusammenwirkung mit der CSU, der AfD, das Wasser abzugraben. Der nächste Punkt der Studie sind die Fraktionsprofile der AfD im Westen und im Osten. Der Autor stellt viele Unterschiede zwischen den AfD-Vertreten in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt fest. Also worin unterscheiden sich diese drei Fraktionen, die in der Studie behandelt werden? Also Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Sie unterscheiden sich zum einen in der Altersstruktur. So bemerkt der Autor, dass der Altersdurchschnitt in Baden-Württemberg der Mitglieder der AfD-Fraktion in Stuttgart bedeutend höher ist als im Landtag in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt. Zweiter Punkt, in Baden-Württemberg zum Beispiel ist der Bildungsgrad, das sind die Bildungsabschlüsse, im Schnitt der Mitglieder der Fraktion viel höher als in Sachsen-Anhalt. So sind zum Beispiel dann auch die meisten Akademiker, 9 der 23 Abgeordneten der AfD in Stuttgart verfügen sogar über einen Doktortitel. Während hier auch der Autor erwähnt, dass in Sachsen-Anhalt die Fraktion im Schnitt nicht nur jünger ist, sondern auch eher stärkere biografische Brüche zum Teil aufweist, also niedrigere Bildungsabschlüsse im Schnitt, fern aber auch meistens dann auch aus einem Angestelltenstatus aus der freien Wirtschaft stammt. Das bedeutet im Grunde genommen auch einen Unterschied in den vor der politischen Laufbahn aufweisbaren Einkommen. Das sind die Hauptunterschiede. Jetzt kämen wir dann auch zum Thema der Aktivität der Fraktionen. Der nächste Punkt der Studie ist die Aktivität der AfD in den Landtagen. Der Autor findet die Aktivität der AfD sehr hoch und nennt die folgenden Zahlen. Mit 343 kleinen Anfragen und 59 Anträgen ist die AfD Baden-Württemberg formaler Spitzenreiter. Doch auch die AfD Sachsen-Anhalt, 237 kleine Anfragen, 27 Anträge, sowie die AfD Rheinland-Pfalz, 264 kleine Anfragen, 18 Anträge, weisen eine rege parlamentarische Betriebsamkeit auf. Die AfD-Fraktion in Rheinland-Pfalz liegt mit durchschnittlich 19 kleinen Anfragen pro Kopf insgesamt deutlich vor Baden-Württemberg, 16 und Sachsen-Anhalt, 9, wobei die hohe Aktivität einzelner Abgeordneter hervorsticht. Im Gegensatz zu dem, was wohl die meisten erwarten, ist das Thema Migration, Flüchtlinge und innere Sicherheit nicht das einzige Thema, mit dem sich die Fraktion der AfD in den Länderparlamenten beschäftigen. Inhaltlich verteilen sich die untersuchten kleinen Anfragen der AfD über verschiedenste Politikfelder. Leichte Häufungen finden sich in der Bildung sowie in der Gesundheits- und Sozialpolitik. Während in Baden-Württemberg etwa das Thema Infrastruktur eine merkliche Rolle spielt, rangiert in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz die Finanzpolitik auf den vorderen Plätzen. Den einzig klaren quantitativen Fokus stellt in allen drei Ländern die Innenpolitik dar. Auf die ein Drittel AfD Baden-Württemberg, AfD Rheinland-Pfalz beziehungsweise 2/5 AfD Sachsen-Anhalt entfallen. Diese beziehen sich besonders in den westdeutschen Fraktionen stark auf das Thema Asyl und Migration. Außerdem nennt der Autor auch positive Effekte der AfD-Tätigkeit oder zumindest die Effekte, die er selbst für positiv hält, unter anderem Polarisierung und Politisierung. Dabei zitiert der Autor die sekundäre Literatur. Wie zuletzt im Fall der 1968er Bewegung und der aus ihr erwachsenen frühen Grünen Partei in den 1980er Jahren ist auch ihre Position im Wesentlichen Opposition gegen das System und weniger Reformtendenz im System. Dabei wird AfD eigentlich mit den Grünen und mit der 68er Bewegung verglichen, auch im positiven Sinn. Ja, das bedeutet, dass die AfD hier, so nach dem Autor, wie damals die Grünen in den 80er Jahren, gegen festgefahrene ideologische und politische Strukturen angehen und das gesamte System sozusagen Denkanstöße neu geben, zwecks Reform. Dabei wird auch der Formwandel der Opposition festgestellt. Diese Form von Systemopposition zwingt so zur permanenten Reflexion über Begründung, Sinn und Rechtfertigung. Zugleich stoßen die etablierten Parteien in der Bewertung merklich rasch an die Grenzen ihrer eigenen Liberalität. Versuche der formalen Ausgrenzung sowie der politischen Frontenbildung münden allzu leicht im eben von der AfD reklamierten Szenario der Kartellparteien. Das bedeutet, hier wird eine Problematik aufgezeigt, des Verhältnisses der anderen Parteien im parlamentarischen Betrieb zu den Fraktionen der AfD in den entsprechenden Landtagen. Das heißt also, während die AfD von sich aus eine Rhetorik aufweist, in dem ein Kernpunkt, die Bezeichnung als Kartellpartei, alle anderen Parteien als eine Art Kollektiv immer wieder anprangert, ist es so, dass dadurch, dass die anderen Parteien Ausschlusstechniken praktizieren in Bezug auf die AfD, sich das wiederum wieder alimentiert. Das heißt also, dass tatsächlich sie dann ungewollt im Rahmen ihrer Ausgrenzung so agieren, als sei sie tatsächlich eine Kartellpartei. Der letzte Punkt sind die Zukunftsprognosen für AfD. Der Autor schreibt, dass sich die AfD momentan am Scheideweg befindet. Und vor der Partei stehen im Prinzip zwei Optionen. Die zwei Optionen bestehen darin, parteiphilosophisch, ob hier personalisiert er das in Gestalt von Petri, die AfD, obwohl keine Disposition anderer Parteien zur Verfügung stünde, sich bereit erklärt mitzuregieren bzw. koalitionswillig ist. Der andere Flügel bzw. die Opposition innerhalb der Partei zu dieser Haltung wäre dann personalisiert in Gauland die Position der Radikalopposition. Das heißt, unwillig mitzuregieren und eigene Politik und eigene Ansätze exklusiv als Oppositionspartei voranzutreiben. So, Gustavo, dabei habe ich für mich persönlich zwei Punkte sehr interessant gefunden. Der erste Punkt ist der Vorwurf an die AfD, dass die Partei kein Alleinstellungsmerkmal hat. Gleichzeitig wird festgestellt, dass andere Parteien, andere etablierten Parteien, teilweise die Agenda von der AfD übernommen haben. Für mich heißt das so, dass im Prinzip momentan alle Parteien kein Alleinstellungsmerkmal haben. Und zweite Frage, braucht eine Partei überhaupt dieses Alleinstellungsmerkmal? Also das, was er erwähnt, ist tatsächlich in Bezug auf die AfD, dass sie ihre Agenda teilweise beraubt wurden. Das heißt aber nicht, du hast recht, dass andere Parteien Alleinstellungsmerkmale in so klar definierter Form aufweisen. Das heißt also, braucht eine Partei ein Alleinstellungsmerkmal? Ich würde sagen, aktuell zumindest ist es so in der Parteilandschaft, dass es schwer zu definieren ist, welche Partei überhaupt ein Alleinstellungsmerkmal aufweist. Und der Erfolg der AfD, als tatsächlich, so wie auch vom Autor geschildert, ein solches Alleinstellungsmerkmal klar definierbar war, zeigt jedoch, dass viele Wähler, je nach eigenem Gusto, tatsächlich dann auch eine stärkere Fokussierung auf bestimmte Aspekte der Politik bevorzugen. Und im Falle von Migration und Flüchtlinge war es so, dass die AfD damals, als sie exklusiv gegen diese Willkommenskultur agierten und die Aufnahme von Flüchtlingen, tatsächlich ein bestimmtes Wählerpotenzial aufrufen konnte als Alleinstellungsmerkmal. Das heißt also, ich würde den Autor nicht dahingehend widersprechen, dass durch die Übernahme der Agenda der AfD durch andere Parteien, insbesondere durch die Union, die AfD abgeschwächt werden könnte. Andererseits gebe ich dir insofern recht, dass bei anderen Parteien klare Alleinstellungsmerkmale nicht unbedingt, zumindest in meinen Augen, definierbar wären. Der zweite Punkt für mich war, eigentlich wird in dieser Studie dieses Vorurteil gegen die AfD gebrochen, im Sinne, dass sich die AfD nur um die Migration kümmert und um Islam und so weiter und so fort. Ja, eigentlich beschäftigt sich die Partei auch mit anderen Themen, wie wir sehen. Und diese Themen überwiegen sogar in ihren Anträgen zum Beispiel. Ja, das heißt also, es ist sicherlich so, das wird auch vom Autor belegt, dass die Anträge zum Thema Innenpolitik, das bezieht dann auch Migration mit ein, Thema Flüchtlinge und so weiter und so, innere Sicherheit, nur prozentual gesehen weit weniger jeweils, je nach Fraktion, als die Gesamtheit der Anträge darstellt unter kleineren Anfragen. Es ist aber auch so, dass der Autor dennoch erwähnt, dass es eine stärkere Fokussierung gibt bei dieser Kategorie in Politik. Es ist aber vollkommen richtig und auch für mich überraschend, dass es bei Weitem aber nicht die Mehrheit der Themenbereiche darstellt, die von den Fraktionen behandelt werden. Wir haben jetzt die Zahlen ja schon gesehen im Vorfeld bzw. erörtert. Das gilt für alle drei Parlamente in Stuttgart, in Mainz, genauso wie in Magdeburg. Das heißt also etwa ein Drittel in Südwestdeutschland bzw. nicht einmal ein Drittel, sondern nur zwei Fünftel in Magdeburg. Ja, und den Vergleich mit den 68er und mit den Grünen war für mich auch super interessant. Ich glaube, das bezieht nicht nur auf Deutschland, sondern auch generell auf Westen und zumindest auf Europa. Ich glaube, dass der Aufstieg der Rechten oder der Konservativen heutzutage ist tatsächlich so eine quasi Gegen- oder Kontrarevolution gegen die Revolution aus den 68ern. Das sieht man zum Beispiel in Frankreich mit den Erfolgen von Marine Le Pen. Im Prinzip tatsächlich geht es um so eine Aufstieg der Bevölkerung gegen das System, das sich nicht modernisieren will und veraltet ist. Der Unterschied ist aber, dass 68 die Jugendlichen schon der größte Teil dieses Aufstiegs waren, und heutzutage ist das der Aufstieg der älteren Leute, aber auch nicht nur älteren. Wir sehen, dass es auch viele Jugendliche bei der AfD oder bei Front National dabei sind. Was glaubst du dazu? Ich gehe jetzt kurz auch auf den Autor ein. Der Autor selbst war jemand, der sich dann auch immer wieder, zum Beispiel hat sich dann auch intensiv mit der Partei Die Piraten beschäftigt. Das heißt, das, was ihm als Politologen, das ist sein Schwerpunkt, immer wieder beschäftigt, sind Neuankömmlinge, das heißt neue Parteien im deutschen Parteispektrum. Das ist sein Forschungsschwerpunkt. Das, was er versucht zu eruieren, auch im Falle der AfD, ist offensichtlich, inwiefern neue Parteien in bestimmten historischen Prozessen in der Bundesrepublik einwirkten, welche Auswirkungen sie hatten auf das gesamte Parteispektrum. Deswegen erwähnt er hier auch die Grünen. Beziehungsweise geht es auch zeitlich nicht auf die Piraten ein, die relativ eigentlich gar keinen Einfluss eigentlich nachhaltig hatten. Das bedeutet, welchen Einfluss wird die AfD nachhaltig haben? Ich glaube, wir können es noch nicht abschätzen. Wir werden wahrscheinlich da noch dafür Jahre brauchen, so wie es bei den Grünen der Fall war. Ob es jetzt eine Auflehnung ist der Bevölkerung, das gilt sowohl für die Grünen als momentan für die AfD. Es sind tatsächlich immer dann auch neue politische Phänomene in Gestalt von Parteien, die meistens dann auch aus Bewegungen herauskommen, von Thematiken, die in der Bevölkerung dann behandelt werden, aber jedoch nie eine Mehrheit stellten. Im Sinne der Grünen in den 80ern, dann war es vor allem halt das Thema Pazifismus und Umwelt. Im Falle der AfD ist es jetzt das Thema Migration und Integration. Das heißt, sie können neue Impulse geben, sind aber jetzt nicht so Volksparteien geworden und es dann auch in der Masse als ein Aufbegehren der Bevölkerung zu definieren, halte ich für etwas übertrieben. Heißt das, dass die AfD eigentlich zur Modernisierung der etablierten Parteien führen könnte, wie es im Falle von den Grünen passierte? Da muss man aufpassen, ob Modernisierung ist, glaube ich, hier nicht der passende Terminus im Kontext, sondern Aufrüttelung. Das heißt also, eine Bewegung, die eingesetzt wird, beziehungsweise das erwähnte dann auch auf einer Metaebene, zum Beispiel, wie sich dann die AfD auswirkt, auf die Grenzen der eigenen Liberalität. Ich zitiere hier den Autor, so wie du es vorhin getan hast. Das heißt also, es macht immer wieder dann erforderlich durch solche neuen Parteien, dass die restlichen Parteien, das Establishments, die Etablierten, immer wieder über sich selbst neu nachdenken müssen. Was sind wir? Was macht das System aus? Was macht uns als Land aus, als Gesellschaft? Und diese neuen Parteien vermögen, wenn sie sich etablieren können, auch zu helfen, neue Impulse zu geben und auch eine Selbstreflexion einer Mehrheitsbevölkerung und auch der politischen und wirtschaftlichen Eliten einer Gesellschaft zu durchführen. So, das war ein schöner Abschluss für das Video, finde ich. Aber was glaubt ihr? Haltet ihr die AfD für frische Luft in der deutschen Politik? Oder denkt ihr, dass die AfD überhaupt keine neuen Impulse einbringen kann und einfach nur ein Kollektiv von Resignierten darstellt?